Gepriesen sei Gott, der mich gesegnet hat in Christus. Mit allem Segen im Himmel. Seine Gnade umgibt mich heute. Und sein Licht offenbart sich in mir. Ich bin gesegnet, ich bin bewahrt. Der Herr wacht über meine Schritte. Ich bin gesegnet, ich bin geliebt. Sein Friede bleibt in mir. Der Herr segne und behüte mich, er lasse sein.